Ja, hallo und herzlich willkommen zum 10. News-Podcast in diesem Jahr 2012. Heute wieder einmal die News aus dem vergangenen Monat, September. Und da ist gar nicht mal so viel angefallen, aber wir sprechen das heute trotzdem einmal kurz und bündig, hoffe ich, durch. Und mit dabei ist auch, wie gewohnt, Marcel. Ja, hallihallo. Und dann ist auch heute dabei der Clemens. Seid gegrüßt. Ja, und da will ich auch gar nicht lang um den heißen Brei herumreden. Das Wichtigste für uns deutsche Fans aus dem vergangenen Monat ist natürlich der 15. Kinofilm, der erst vor kurzem, also am 28. September 2012, hier in Deutschland erschien. Und der Film trägt den Titel Die 15 Minuten der Stille. Ich hatte da auch schon mal reingeschaut. Ich habe die DVD-Version und bin sehr angetan von dem Film. Hatte den damals ja auch schon mit Untertiteln gesehen und bin nach wie vor begeistert von diesem Film. Hab auch schon einiges dazu im Wiki geschrieben. Der Artikel zu der Film 15 ist im Wiki überhaupt Artikel des Monats und direkt auf der Hauptseite des Wikis zu finden. Also könnt ihr gerne mal reinklicken. Ja, ich bin sehr angetan von dem Film und kann ihn auf jeden Fall nur empfehlen. Für mich der zweitbeste Film, also aktuell nach Film 6 natürlich, und ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Wer einen Blu-ray-Player hat, sollte auf jeden Fall auch zur Blu-ray greifen. Da ist die Qualität natürlich noch deutlich höher. Und ja, ich glaube, Marcel hat den Film auch gesehen. Ja, genau. Wenn wir schon bei Blu-ray übrigens sind, ich habe ja gelesen, da diesmal ist auch ein Booklet da dabei. Das war ja beim 14. Film nicht der Fall. Also kann man... Ich habe gehört, dass beim 14. Film auch ein Booklet dabei gewesen sein soll. Ich bin mir aber nicht so sicher, weil ich die Blu-ray auch nicht habe. Ich kann mich ja immer nur auf Hinweise beziehen, die ich irgendwie von irgendwelchen Leuten bekommen habe, die die Blu-ray haben. Also. Ach so, na, auf jeden Fall hat jetzt das 15. Blu-ray-Dings da auch die volle Ausstattung. Also da kann man auch beruhigt zugreifen, falls man lieber die Blu-ray haben möchte. Was mich aber sehr gewundert hat, sind die Abweichungen bei den DVD- und Blu-ray-Varianten. Ich habe eine Blu-ray-Disc jetzt gesehen und muss doch sagen, dass das Layout der Verpackung dort ziemlich anders aussieht. Aber ich denke mal, auf genauere Details und so weiter werden wir noch mal in einem gesonderten Podcast eingehen, wenn wir das denn die nächsten Wochen noch oder die nächste Zeit noch schaffen, was ich sehr hoffe. Ja, ich würde auch mal kurz sagen, ich habe jetzt den Film auch direkt hier vor der Aufnahme schnell geschaut, ist heute angekommen. Ich muss auch nur kurz sagen, ja, ist super, der Film, hat mir gut gefallen. Und ausführlich machen wir dann noch einen Kommentar und einen Podcast wahrscheinlich auch noch dazu. Ja. Genau, dann kommen wir auch schon mal zum Manga in Deutschland. Da ist ja nicht so viel passiert. EMA hat jetzt einen neuen Shinkan, also das ist ja der ein Produkt von EMA, der kostenlos zur Verfügung steht, auch als PDF-Datei. Und bei Facebook kann man es auch einsehen. Da werden die aktuellen Releases, na egal, für die kommende Saison, also in diesem Fall Herbst, Winter 2012, 2013 bekannt gegeben. Und da wurde noch einmal alles zusammengefasst, was so Kaito Kid und Detective Conan betrifft. Kaito Kid, die Treasured Edition Nummer 1, erscheint ja bekanntlich am 11. Oktober 2012, also noch im kommenden Monat. Hört ihr dann im kommenden News-Podcast noch kurz was zu. Und es gibt natürlich wieder einen Themen-Podcast dazu. Kostet 7,50 €, also alle Kaito Kid Treasured Editions, da gibt's ja 4 Stück, einmal im Oktober, November, dann Januar 2013 und Februar 2013, zeitgleich mit der zweiten Treasured Edition im November 2012 erscheint auch der Conan Band 74 für 6,50 €, also 1 € günstiger als der Kaito Kid Band, die erscheinen beide im gleichen Monat, im Dezember erscheint dann dieses Jahr nichts mehr. Und nach dem vierten Band der Kaito Kid Treasured Edition, der im Februar 2013 erscheint, erscheint dann im März 2013 der Sonderband Special Black Edition mit allen Fällen zur schwarzen Organisation für 5,99 €, also auch sehr empfehlenswert. Und wer sich noch einmal einen genauen Überblick über die Daten verschaffen will, ist natürlich ein bisschen kompliziert, das hier beim Hören jetzt alles mal so sich bildlich vor Augen zu halten, wann die Bände erscheinen. Der kann im Shinkan nachblättern, wenn er den hat, kann bei seinem Manga-Händler mal nachfragen, ob er den Shinkan denn verteilt oder ausgibt. Oder auch sonst auf der Website von EMA unter manganet.de nachschauen oder sonst auch... ja, bei uns im Newsblog sind auch alle Daten nochmal aufgeschrieben und ihr werdet auf jeden Fall auch mal zu jedem Band einen Podcast hören, das auf jeden Fall. Ja. Ja, das bleibt zu hoffen, dass Band 75 dann auch bald kommt, hoffentlich. Ja, im Wiki ist ja eingetragen, dass der Band dann im April schon erscheint. Ich weiß gar nicht, ob das von EMA schon offiziell bestätigt ist, also April 2013. Wäre natürlich sehr schön und ich hoffe, dass das auch so dann direkt im Anschluss an die Special Black Edition dann vielleicht gleich weitergeht mit neuen Conan-Bänden. Das wäre natürlich sehr schön, also auf jeden Fall. Ja, dann haben wir schön viel Content mit Kit und der Special Edition und dem Band dann. Also 74. Gut, dann würde ich sagen... Bleibt dann noch zu hoffen, dass EMA die Zeit auch noch bis zum Ende des Jahres mit Band 77 hoffentlich auch noch versorgt. Ja, wären das wieder drei Bände inklusive der Special Edition. Ja, wäre natürlich sehr schön, wenn EMA vielleicht auch mal in Zukunft einen Rhythmus reinbekommen würde, wann sie denn die Bände veröffentlichen. Das war ja in letzter Zeit nicht so der Fall. Hatten wir ja schon zigmal angeregt. Vielleicht setzt EMA das ja irgendwann nochmal um, werden wir ja noch hoffentlich vielleicht erleben. Wünschenswert wäre natürlich auch der Rhythmus von 4 Bände pro Jahr. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht in Anlehnung auch an Japan, wo ja alle 3 Monate ein Band erscheint, wäre das sicherlich machbar, denke ich. Aber man weiß ja nicht, wie das da mit EMA so steht. Ich denke mal auch mit den Kosten für die Bände und so weiter und so fort ist das nicht ganz so einfach. Da können wir schon dankbar sein, dass die Bände überhaupt hier in Deutschland erscheinen und auch das auch so zeitnah, wie man doch eigentlich sagen muss. In anderen Ländern ist es ja nicht so üblich, wenn man zum Beispiel mal nach Amerika blickt. Okay, dann kommen wir mal zum Anime in Japan. Und zwar wurden da ja auch wieder einige neue Episoden, in einem Monat natürlich wieder 4. Da ist ein regelmäßiger Rhythmus veröffentlicht. Und zwar ging es da los mit Episode 667, Vorabend der Hochzeit Teil 1 und 668, Vorabend der Hochzeit Teil 2. Da tritt ein neuer Charakter nach Masumi Sera schon wieder ins Rampenlicht und da solltet ihr auf jeden Fall genau wie bei Masumi Sera auch aufpassen und die Handlung verfolgen, wenn ihr das nicht schon tut. Ja, ich habe mir die Episoden auch angesehen, bin eigentlich recht zufrieden, was die Umsetzung vom Manga betrifft und fand den Fall nicht schlecht, er war aber ein bisschen einfacher zu lösen, wie ich finde, und würde dementsprechend also auf jeden Fall, ja, 4, ja, was sagt man, Amuro-Brillen geben. Okay, er trägt ja keine Brille, egal. Doch, er hat doch am Anfang ja, eine Brille. Ja, okay. In dem Fall, ja. Ein einziger Fall. Okay. Ja, passt doch. Ansonsten finde ich, ist ja dieser braun gebrannte junge Mann ähnlich geschliffen wie Sera, also bei ihrem Auftritt. So. Beide haben ein selbstbewusstes Auftreten und wissen, worauf sie hinaus wollen. Achso, du läufst jetzt auch so ein bisschen auf die Aufklärung dann hinaus, da, wo denn doch Conan übernimmt. Ja. Ohne jetzt so viel zu spoilern. Ja, ich hab... Und auch direkt im Vergleich, weil wir sehen ja auch, anscheinend hat die Person eine gewisse Bedeutung und wir werden das verfolgen. Ja, das wird ja schon offensichtlich dadurch, dass er im Opening vorkommt. Da wollten wir auch noch drüber sprechen, nicht? Das hatten wir im letzten News-Podcast noch das Opening angeschnitten, weil es so Kaito Kid-haft war und es hat sich ja jetzt doch nicht geändert. Die Animationen sind ja gleich geblieben. Stimmt, also an die Musik und an den Gesang muss ich mich, glaube ich, noch ein bisschen gewöhnen. Ja, ich find's auch ziemlich gewöhnungsbedürftig. Fand's auch schade, dass sie das Opening, also die Animation, nicht geändert haben. Hätte ich mir doch schon gewünscht, dass da ein bisschen was Detektiv Conan-typischeres drin vorkommt und nicht dieser Kaito Kid-Inhalt hervorgehoben wird. Mag natürlich sein, dass jetzt viele Kaito Kid-Episoden kommen in den kommenden Wochen. Dennoch finde ich aber die Handlung im Detektiv Conan-Anime vor allem jetzt auch ziemlich wichtig und da sollte man nicht einfach nur Kaito Kid Animation im Opening zeigen, sondern auch das Opening schon Detective Conan typisch gestalten und auch auf die Haupthandlung verweisen, die ja ziemlich bald hier auch fortgesetzt wird, wie man ja schon am Auftritt von Sera und Amuro jetzt merken kann. Ja, das werden wir auch nachher noch genauer dann ausführen. Ja, fand ich schade. Ich finde auch, also das Opening sieht so aus, wenn man den Anime einschaltet, als ist man in einem ganz anderen Anime, nämlich Kaito Kid. Und nicht bei Detektiv Conan, weil ja wirklich 80% nur Kaito Kid und ja am Anfang Finichi und Ran halt sind, das Übliche. Ja, und die wichtigen Charaktere in Detektiv Conan werden in wenigen 2 Sekunden einfach durch schnelle Einblendung abgehakt. Ja, und ich finde auch schade, die Animationen sind nicht so gut gelöst. Meistens sind es so steife Bilder, die sich gar nicht bewegen. Oder man sieht vor allem so, wo ich glaube, Ran und Aoko sich so die Hände gegenüberstrecken, es sieht auch so ein bisschen steif aus, irgendwie die Handbewegung. Also es war beim letzten Opening alles flüssiger bei Miss Mystery. Irgendwie ist da das Animationsteam nicht so bei der Sache gewesen, glaube ich. Also man sieht vor allem so Zooms, die von unten nach oben gehen, wie bei Amuro oder von, keine Ahnung. Das sind meistens halt so Einzelbilder irgendwie. Ja. Mit Hintergründen. Also nicht so gelungen, finde ich. Da fragt man sich natürlich auch nach der Produktionszeit. Man sieht es immer gut so zum Beispiel bei den Detective Boys, die so nacheinander einfach nur eingeblendet werden. Oder bei Amuro, wo ich glaube so ein Zoom von unten nach oben so kommt oder so ein Bildlauf. Also die haben einfach nur Bilder genommen und so Teile gezeigt und zoomen dann da durch irgendwie. Es war nicht so gut gelöst, fand ich. Bei Miss Mystery, dem letzten Opening, das hat mir dann doch irgendwie besser gefallen, obwohl das Lied da nicht so mein Fall war. Also, aber die Animationen da waren klasse. Miss Mystery fand ich auch sehr genial, also im Nachhinein jetzt. Es gibt ja so einige Openings, die vermisst man dann auch tatsächlich, das kommt ja manchmal vor. Miss Mystery fand ich auch von den Animationen her neu, also ganz außergewöhnlich mal was Neues, aber es bleibt auf jeden Fall auch in Erinnerung. Und bei dem aktuellen Opening habe ich irgendwie nichts, was mich irgendwie so mitreißt. Es ist zwar auch was Außergewöhnliches und Neues, also von der vom Song her, aber das ist nicht so, was einem, also auf mir bisher so positiv in Erinnerung bleibt. Eher negativ, würde ich sagen, auch von der Animation her. Ne, der Text passt hier ganz gut. I miss you, Miss Mystery. Interessant ist ja auch, dass der Name Akai, glaube ich, gar nicht vorkommt, kann das sein? Ja, das, Ich glaube mit Sera für so eine Bruchteilsekunde, das ist auch wieder zu kritisieren. Also Kaito-Kid-Charaktere werden irgendwie mal 10 Sekunden lang gezeigt, in komischen Animationen. Aber Sera und Amuro so ganz kurz, nur man sieht die kaum, vor allem Sera eben. Skandal. Mhm. Ja. Auch ist finde ich, Seras Gesicht irgendwie nicht unbedingt gelungen. Sie guckt irgendwie so grimmig oder so böse oder so. Ich fand bei Sera den Zeichenstil bisher sowieso generell nicht ganz so gelungen, muss ich sagen. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass sie bisher gut dargestellt wurde. Also irgendwie gut, bisher überhaupt ein einziges Mal gut gezeichnet. Ich weiß nicht, ob das irgendwie noch kommt. Wäre auf jeden Fall irgendwie wünschenswert. Also, oder vielleicht ist meine Vermutung da auch einfach nur falsch oder mein Gefühl. Naja. Ja, ich glaube auch, die Filler kriegen in letzter Zeit immer das bessere Animationsteam irgendwie. Ja. Ja. Naja. Apropos Filler, da sind wir ja schon bei der Überleitung zu dem nächsten Fall. Genau. Schätze genau, des dunklen Turms, da hatten wir ja spekuliert, was es denn damit auf sich haben könnte, Episoden 669 und 670. Ja, genau, wir meinten ja, es klang so wie die das Geheimnis des alten Schlosses. Ja, und bei den 100er Episoden. Also es hat mich auch ein bisschen daran erinnert, muss ich ehrlich sagen. Also so meint ihr dieses Schloss mit dem Täter als diese ältere Dame, die eine Gesichtsoperation hinter sich hat? Ja, genau, das war das. Also so ein bisschen daran hat mich das schon erinnert. Also die Detective Boys waren ja auch ziemlich oft unterwegs und diesmal ohne Agasa, ne? Ich habe es jetzt nur ein bisschen überflogen, muss allerdings sagen, dass ich den Fall generell nicht schlecht fand und auch von der vom gesamten Feeling her war das mal was ganz was Außergewöhnliches, was einem auch so in Erinnerung bleiben könnte. Ja, also mit dem Turm war das natürlich eine Abwechslung und nicht so ein Standardfall. Dem würde ich dann auch insgesamt vielleicht durchschnittliche 3 von 5 Detective Boys Abzeichen, Kogoro, Schnauz, Bärte, kann man alles geben hier diesmal. Sind ja alle dabei, gute genau. Mischung, ja. Auch das noch dazu, ja. Ja, man muss ja mal sagen, bei Anime Original muss man manchmal vorsichtig sein, allerdings sind die Mehrteile ja meistens gelungener. Allerdings muss ich jetzt sagen, das waren 2 Teile, aber ich fand den irgendwie nicht wirklich gelungen. Der Anfang war wirklich vielversprechend, da diese Einleitungsszene vor allem, wo alles so in Rot getaucht war, was so ein bisschen an so ein Horror-Anime wie ein Nava oder so erinnerte. Der Anfang war richtig gut gemacht, also das war auch vor dem Opening war irgendwie so eine Vorschau schon, also so ein was passieren wird oder nicht, habe ich irgendwie in Erinnerung. Ja, genau. Und das fand ich ziemlich gut gelungen. Ich muss auch sagen, hat Conan auch so mit seiner Stimme erzählt. Ich muss es auch sagen, dass ich nur die erste Episode wirklich ein bisschen genauer angesehen habe. Die zweite habe ich eher überflogen. Von daher, unterscheiden sich hier deswegen unsere Bewertung auch. Kannst du nochmal zu Ende ausführen. Ja, der Anfang nochmal. Da hat ja Conan mit so einer Erzählstimme so die Geschichte sozusagen erzählt, so irgendwie spannend. Und dann kam auf einmal Genters Stimme und hat so die ganze Stimmung kaputt gemacht. Das fand ich aber auch eigentlich ganz lustig gelöst. Aber insgesamt, Nee, ich wollte das nur bestätigen, ja. Ach so, du hast die auch gesehen, nicht? diesmal. Ja, ich habe mich ein bisschen mit den Anfang beschäftigt und wenn ich hier noch ein paar einleitende Worte dazu sagen kann, also es geht ja hier um diesen Turm der Dunkelheit, der so schön vorgestellt ist, wie wir über diese Szene, über die wir gerade gesprochen haben. Und danach sitzen die ja, wird man sofort ins Geschehen eingeleitet mit den Detective Boys und Ranmuri spricht mit, ist das ihre Karate-Lehrerin irgendwie in der Richtung, auf jeden Fall ein Ja, so Mitglied eine des Clubs. Mitschülerin irgendwie im Club, genau. Nanomi, glaube ich, war ihr Name, oder Nanami. Nanami, glaube ich, ja, genau. Und die gehört ja einer Familie an, den wir ja oft in Detective Conan so begegnen. Die So, Reichen, meinst du? Die ja, Wohlhabenden genau. mit großen Grundstücken und mysteriösen Türmen oder Ansehnliche Schlössern? Familien. Kyodo heißen die, glaube ich, ne? Und der, Ja, wie wir alle der. wissen, Reichtum macht nicht glücklich und dann ist immer wieder einer, der sich daneben benimmt. Ganz genau. Und den Ursprung finden die ja, ein ehemaliges Familienoberhaupt, Seitaro Kyodo, war Ingenieur und hatte bei seinen Anwesen und Gebäuden da so Tricks eingebaut, was dann wieder an, wie heißt der, Nakasoto oder Ryoma erinnert, ne? Ach Der ja, ja von auch, Band 70, nicht? Ja, genau. Junge. immer, dem wir auch schon zuvor öfters begegnen, bei seinen Bauwerken immer mysteriöse Mechanismen eingebaut hat, die dann auch das Ganze erschweren und Schätze verbergen. So treffen wir auch hier darauf und da sehen wir verschiedene Parallelen. Und ja, und dann sehen wir natürlich auch die klassischen Familienprobleme, auf die du gerade zu sprechen kamst, dass Geld nicht glücklich macht Ja. und ein Familienmitglied unbedingt nach einem Schatz forscht. Ja, vor Und allem, wenn so eine reiche Familie irgendwie so einen Schatz da hat im Turm, da kommen natürlich dann welche, die wollen den Schatz haben und ja, würden dafür auch über Leichen gehen, sprichwörtlich, nicht nur. Die Detective Boys würden das gern tun, aber nicht über Leichen zu gehen. Ja. Ja, das stimmt. Ja, und so passieren da einige Geschehnisse und Mord inklusiv und ja. Ja. Mord inklusive ist immer bei Conan, natürlich. Tja. Mit einer Extraportion Mord, ja. Ja. Ja. Ja, So viel dazu, ja. du hast ja schon diese Mechanismen angesprochen. Da kam ja zum Beispiel in der ersten Episode so Spiegel, gigantische Spiegel, die da irgendwie in Torbogen vom Garten hochgefahren wurden. Stimmt, Das fand ja. ich dann so ein bisschen abstrus, weil man hat gehört, als die hochgefahren wurden, wie laut die sind. Und die Detective Boys standen ja direkt daneben und die Nanami hat da irgendwie so einen versteckten Knopf gedrückt, glaube ich, und da ist der Spiegel runtergefahren, ohne dass sie es gemerkt haben. Das fand ich dann wieder komisch. Weil der war so laut, wie der da hochfuhr und runterfuhr, das hätten die eigentlich hören müssen. Mysteriös. Ja, überhaupt, also diese ganzen Mechanismen da sind, finde ich, etwas übertrieben. Also die sind so in der Realität, denke ich, nicht lösbar. Vor allem in der zweiten Episode. Mordfall im Mechanismentempel, Ja, Mordfall im Ja, Mechanismentempel. dazu kommen wir noch gleich. Ja, genau. Und was auch ein Paradebeispiel ist, ist ja auch dieser Butler der Familie, ne? Zuerst sieht man ihn das erste Mal mit mit der gespiegelten Brille, oder wie sagt man, im Ja, immer dieser Hintergrund. mysteriöse Okia-Blick, meinst du nicht? Ja, okay, Okia wäre natürlich immer jetzt das bekannteste Beispiel, aber das gab es ja schon früher sehr oft, ne? Oder Oder. Conan macht das auch mal. Vor allem jetzt in der neuen Kaito Kid-Folge hat er auch wieder so gegrinst mit seiner Brille und ist einfach wieder weggegangen. Ja, und Gibt als sie immer so eine beschlagen Szene. war, gab es eine Premiere von diesem neuen Brillenblick. In Ja. dem Fall aus Band 72, ne? 73. Ja, genau. 73, Mit ja, dem Ramen-Restaurant, ja. ja, Genau. genau. Ja, und Ja, wir dieser sind. Butler ist natürlich auch wieder verschwiegen, mysteriös ein bisschen, ne? Kennt man ja. Ja, jetzt sind wir wieder zu Brillen und allem Möglichen abgeschwiffen. Also nochmal zum Fall. Ich fand also die Einleitung ganz gut und auch so der Aufbau, so mit den Detective Boys, die so in so ein mysteriöses Anwesen gehen und da so Geheimgänge erkunden. Aber irgendwie fand ich es dann doch nicht alles so gut gelöst. Diese Mechanismen waren so ein bisschen übertrieben. Und ja, ich fand die Charaktere jetzt nicht so ansprechend, die da in der Familie sind. In der zweiten Episode wurde es ein bisschen sehr abstrus, da standen dann irgendwie ganze Gänge in Flammen und alles war eine Illusion. Naja, also der Fall war dann insgesamt doch nicht so toll, auch wenn es mal ein Zweiteiler war. Insofern würde ich hier nur ja, maximal zwei Detective Boys Abzeichen geben. Das war einer der schlechtesten Anime-Original-Zweiteiler der letzten Zeit. Sieht so aus, als wäre dieser Kyodo, Seotaro Kyodo, ein besserer Ingenieur in Sachen Tricks als Ryoma Ja, also was der da geleistet Sakamoto. hat, Dafür müsste sein Anwesen wirklich schon berühmt sein und da hätten die auch Geld mit verdienen können. Warum die es nicht verkauft haben, verstehe ich nicht als Touristenattraktion. Ja. Also da ich auch den Verlauf des Falles nicht ganz gesehen habe, inklusive den zweiten Teil, kann ich auch nur jetzt vom Auftakt her sagen, dass kann ich auch nur zustimmen, dass mir er sehr viel verspricht und ich mir den sicherlich noch weiter ansehen werde. Auch wenn ich jetzt weiß, dass er vielleicht nicht so glückt. Ich denke, so als Vorbewertungsziffer kann ich, denke ich, mit 3 von 5 gut zurechtkommen. Ja, dann sind wir auf einer Linie. Und ja, man muss natürlich auch immer sagen, Geschmäcker sind verschieden und es gab ja auch ähnliche Falle. Einmal diese Geheimnis des alten Schlosses in den 100ern, die auch auf Deutsch draußen ist. Ansonsten würde ich auch noch jeden, der so einen Fall mag, ans Herzen legen. Die Episoden 403 bis 404 ist auch ein Zweiteiler, wo die Detective Boys so ein geheimes, mysteriöses Anwesen erkunden. Und da waren interessante Charaktere, finde ich, weil die so eine Gleichaltrige treffen, so eine 7-Jährige. Die Folge heißt, glaube ich, Die Residenz der Engel oder so. Die war ganz gut gelöst, fand ich. Kann es sein, dass das ein Filler ist? Das war auch ein Filler, ja, genau. Mhm, ja, okay. Aber der war wirklich gut. So, ich würde sagen, da kommen wir mal zu den zur Kaido Kid-Episode danach, um hier ein bisschen voranzukommen. Die hatte den Titel mit Hexe, Detektiv und geheimnisvollen Dieb und stammt aus Band 3. Habe ich weder den Manga-Fall gelesen noch die Anime-Episode jetzt gesehen. Aber ich glaube, Marcel kann da auch wieder ein bisschen was Genaueres erzählen. Ja, wie man den Titel schon entnehmen kann, nicht, weiß man ja schon direkt, wer dabei ist. Also der Detektiv ist natürlich Saguro Hakuba, der letztens sein Debüt schon hatte. Die Hexe ist dann Akako aus Kaitos Klasse. Und mysteriöser Dieb ist natürlich eindeutig Kaido Kid. Und die drei treffen eben aufeinander. Und zwar wird Kaido Kid natürlich mal wieder einen Diebstahl begehen. Und die Polizei ist vor Ort und will ihn festnehmen, schafft es allerdings nicht. Allerdings gelingt es Hakuba, ihm irgendwie ein Haar zu entwenden bei dem Diebstahl. Und dadurch hat er so eine erste Spur auf Kid, weil es gibt ja wirklich noch keine Hinweise auf seine Identität. Und dann lädt Hakuba Nakamori in sein Labor ein. Und dort analysiert er dieses Haar und stellt fest, dass Kaido so ein eigentlich Oberschüler sein müsste, zwischen 15 und 17 Jahre. Das findet Nakamori dann wieder so abstrus, weil er den ja schon so lange auf der Fährte ist, 10 Jahre oder so, dass er wieder geht und es für irrwitzig hält. Aber Hakuba ist dann irgendwann überzeugt nach Abgleich der Daten, dass eben Kaido Kuroba, also aus seiner Klasse, zu der er gewechselt ist, Kaido Kid sein müsste, und will ihn dann in eine Falle locken, indem er zeitgleich mit Kaido Kids nächsten Diebstahl eben Kaido Kuroba in ein Museum einlädt, wo Kaido Kid eben den Diebstahl begehen will. Und dort taucht dann auch das Organisationsmitglied Spider auf, das ja, glaube ich, ein Anime-Originalcharakter ist von der Organisation. Es war dieser Illusionist. Und Akako warnt ihn dann in einer Vision davor, weil sie das gesehen hat durch ihre Glaskugel, dass er nicht hingehen soll, aber das ignoriert Kaido natürlich mit seiner Hochnäsigkeit oder mit seinem Mut, wie man es will. Und dann treffen die eben aufeinander und es gibt eine epische Konfrontation zwischen den dreien. Also einmal Hakuba, der natürlich Kaido festnehmen will, und Spider, der anscheinend auch hinter Kaido Kid her ist. Fehlt noch die Hexe. Ja, Akako ist natürlich immer besessen darauf, alle Männer der Welt zu erobern in ihren Herzen, aber da ist dann auch die Frage, ob sie Kaido zu Hilfe eilen wird oder ihn doch retten wird, weil ihr Herz dann doch für ihn schlägt. Tja. Alles klar. Ich habe mit den Kaido Kid Episoden jetzt nicht so viel am Hut, habe auch die Bände nicht gelesen und bin auch sonst nicht so angetan von dem Meisterdieb, obwohl die Fälle immer recht unterhaltsam sind. Da gab es auch neulich erst einen Fall im japanischen Manga. Der fand ich eigentlich ziemlich gut. Auch für einen Kaido Kid Fall finde ich es immer recht interessant, wenn der mal bei Detective Conan auftaucht. Halt jetzt aber nicht so viel von dem eigenen Anime und bin dementsprechend auch werde mir die Episode aber mal anschauen, wenn die dann irgendwann mal mit deutschen Untertiteln erscheint. Also ich trete Kaito Kid als Persönlichkeit ähnlich gegenüber, fand ebenso, aber ich habe die Bände gelesen, die ersten drei zumindest, und fand sie ebenso sehr recht unterhaltsam und waren auch ganz gute Leseabende mit dabei. Und bin natürlich auch gespannt, da ich mir die Episoden noch nicht alle angesehen habe, wie die Umsetzung ist, auch von diesem jetzigen, von dieser jetzigen Episode. Zum Beispiel wird im Manga auch der Saguro Hakuba wird er in einem Sherlock Holmes Gewand dargestellt, so sehr klassisch, glaube ich, auch sogar mit einer Lupe und diesem Hut. Ich weiß nicht, wie es jetzt in der Episode umgesetzt wird. Also solche Sachen interessieren mich dann schon, will dann sehen, ob es da Veränderungen gibt und dergleichen. Also es gibt schon wirklich gute Sachen. Ja, das ist natürlich immer interessant, auch bei Detective Conan Episoden natürlich, da achte ich auch mal besonders drauf, wie Ja. denn die Umsetzung dann ist. Das finde ich immer interessant, was denn die Anime-Produzenten daraus machen, ob sie noch was ergänzen, was weglassen, ja, je nachdem. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den kommenden Episoden. Am 6. Oktober, also wenn ihr den Podcast hört, ist die Episode schon erschienen. Nocturne der Detektive, der Fall, der erste Teil des Vierteilers, der jetzt kommt. Ganze 4 Episoden zu einem Fall, den ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet, auch wenn ihr alle bisherigen Episoden nicht gesehen habt. Okay, die erste solltet ihr schon kennen. Ja, die weiteren Folgen teilen den Titel Nocturne der Detektive Entführung, Nocturne der Detektive Abrechnung, Nocturne der Detektive Bourbon. Und damit ist ja schon klar, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Nocturne ist überhaupt Nachtmusik oder ja, ich hatte das, glaube ich, mal bei dem entsprechenden Kapitel dazu übersetzt, dass das irgendwie ein Zusammenlaufen bedeutet, so in etwa. Das sind überhaupt die entsprechenden Kapitel, die zu Kapitel 800 gehören, also eine Besonderheit hier auch aus dem japanischen Manga, und das solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Die 800er oder 700, 600er Kapitel sind ja, also die 100er Kapitel sind ja immer besonders spannend, und hier ist wieder ein neues 100er Kapitel umgesetzt worden, und verspricht auf jeden Fall eine Menge Spannung, und ja, da solltet ihr auf jeden Fall Ja, mal reinschauen. zudem sind dann auch, ja, sagen wir mal, drei interessante Charaktere, die im Zusammenhang mit Bourbon stehen könnten, in Fall 800 vertreten. Und da trifft man auch wieder auf ein altbekanntes Gesicht, das man in Zukunft auch mal wieder vorbeischauen wird und ebenso in dem Zusammenhang steht. Also es kommt wirklich einiges aus schwarzer Seite hervor. Ja. Und ja, und ja. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, war es auch schon mit dem Anime in Japan. Kommen wir nochmal zum Manga in Japan. Da waren ja wieder, wie gewohnt, natürlich auch 4 Kapitel in einem Monat. Nachdem wir den letzten Kaido Kid-Fall, den ich ja gerade eben schon angerissen hatte, abgeschlossen haben, gab es einen neuen Fall mit, oh Wunder, Heiji. Und der umfasst 3 Kapitel, also Kapitel 831 bis 833, ein ungewöhnlicher Mord in einem verschlossenen Raum, 2 für 1 und Trick des Lehrers. Dabei geht es darum, dass Heiji natürlich wieder nach Tokio kommt und dort gemeinsam mit Kogoro, Konan, Ran und natürlich auch Kazuas mit dabei und dem Polizisten, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Goro Otaki war das. Richtig, genau, der etwas korpulente Kommissar. Genau, mit die ermitteln zusammen und wollen, also die gehen an einen Tatort und wollen dort nochmal ermitteln, ob es Selbstmord war oder doch nicht. Und dann wird dort vor ihren Augen, fährt ein Fahrstuhl längs, und da sehen sie, wie sich da drin jemand angeblich selbst erschießt. Schnell wird natürlich klar, dass es kein Selbstmord ist, und ja, dann geht es natürlich darum, aus den Tatverdächtigen mal wieder den Täter heraus zu kristallisieren, und das, ja, Heiji und Conan ermitteln dann natürlich wieder zusammen mit Kogoro natürlich auch und versuchen das herauszufinden. Was ich sehr interessant fand bei diesem Fall, ich fand Aoyamas Stilelemente, die er natürlich sonst immer so typisch verwendet, also mit den beim Ortswechsel oben auf der Seite ein Bild vom Ort, wo dann eine Sprechblase drin ist. Das hat er in diesem Fall ziemlich häufig verwendet, muss ich sagen. Fand das ein bisschen übertrieben fast schon. Aber generell, inhaltlich war der Fall okay, nicht der beste. War auch erst die Einleitung zu Heijis Auftritt in Tokio, und dementsprechend ja, würde ich dem Fall drei Detective Boy, drei Heiji-Mützen geben. Ja, man muss ja ein bisschen variieren. Ja, genau. Habt ihr den Fall denn noch schon gelesen oder ein... Ja, ich selbst habe ihn jetzt nur so sehr grob überflogen und angeguckt. Also ich habe gesehen, dass es da eine ganz interessante Sterbenachricht oder sowas zu geben scheint und der Trick sah auch ganz nett aus, aber ich gebe mal keine Bewertung ab, weil ich habe ihn wirklich nur überflogen. Also ich von meiner Seite werde die Bewertung, denke ich, auch nachreichen. Was ich weiß, ist eben nur das Opfer und der Täter. Ja, dann kommen wir mal zum Kapitel 834, der nächste Fall mit Heiji. Ich denke mal, nachdem ich ja letzten Podcast gesagt hatte, dass der erste Fall mit Heiji hier 6 Kapitel umfassen könnte, habe ich mich wahrscheinlich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Jetzt lehne ich mich mal wieder weit aus dem Fenster und sag, der kommende Fall wird 6 Kapitel umfassen. Also die Einleitung ist sehr interessant und spannend. Das Kapitel 834 trägt den Titel Die Villa der Vampire und wie man aus dem Titel da schon halbwegs schließen kann, geht es darin um einen Vampir-Mythos, der natürlich aufgeklärt werden will. Ja, Heiji und Conan sind unterwegs. Ich habe da jetzt nur kurz reingeschaut, fand ihn allerdings auch sehr spannend. Einige Personen sind dort natürlich wieder an ältere Charaktere angelehnt, also die Vielfalt ist dort nicht so sehr gegeben, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe das Gefühl, ich sehe einige bekannte Gesichter und am Ende sind es doch wieder neue Charaktere, die da auftreten. Ein Mann ist mir allerdings in Erinnerung geblieben und das ist dieser ältere Herr, der doch sehr markant aussieht. Ja, ich werde euch dann im kommenden Podcast was darüber erzählen. Ich schätze mal, ich hoffe, dass der Fall dann noch nicht abgeschlossen ist und dass ich dann auch noch wieder ein bisschen spekulieren kann. Ja, ich glaube, ihr beide habt das Kapitel auch noch nicht gelesen. Mich Nee, interessiert, ich hab's auch nur überflogen. du hast mir jetzt einen Vorgeschmack auf diesen Mann gegeben, den du in Erinnerung hast. Also hast du ihn quasi schon mal gesehen, oder? Nee, der sieht ziemlich neu aus, aber er sieht irgendwie so interessant aus, dass man meinen könnte, er hat irgendwas Spezielles mit dem Fall zu tun. Also, ja, zum Beispiel das Dienstmädchen und so weiter. Also, die kommen mir alle irgendwie bekannt vor, aber bei dem älteren Herrn ist das doch etwas anders. Und ja, mit der Vampirgeschichte ist natürlich was ganz anderes als bisher überhaupt. Ich glaube, wir hatten noch gar keinen einzigen Vampirfall, wenn ich mich richtig erinnere. Eine Also Filler-Episode in. Mumien mal hatten wir mal, aber mehr nicht, ja. Und Ich glaube, der Tanz der Vampire, ja, war mal so ein Filler, nicht? ja, irgendwas war da und bis auf eine Zombie-Episode hatten wir nichts dergleichen. Das bleibt mir bloß weg mit der. ja. Gut, soweit dazu. Ich will noch keine Bewertung dazu abgeben. Das folgt dann im nächsten Podcast, der natürlich wieder im kommenden Monat erscheint. Dann ist noch Band 77 in Japan erschienen, während wir hier noch auf Band 74 warten. Wieder 11 neue Kapitel über den. Ja, ich kann das ein bisschen rumspoilern. Was waren das für Fälle? Ach genau, irgendwas mit Amuro und irgendwas mit Zera und irgendwas mit Okiya. So, Ja, das ist gut gespoilert, kann man so lassen. ja. Also es geht auf jeden Fall schnurstracks auf ein weiteres Highlight zu, das im kommenden Kapitel erscheinen wird und das womit es dann auch direkt im ersten Kapitel in Band 78 losgehen wird. Also könnt ihr euch darauf freuen. Ja, im Schlüsselloch ist Wataru Date oder wie auch immer man den netten Inspektor aus Tokio nennen mag, der mit Wataru Takagiya eine besondere Beziehung pflegt und auch zu Toru Amuro. Dementsprechend sehr interessant. Zum Cover und so weiter werden wir natürlich noch etwas sagen, wenn der Band in Deutschland erscheint und dementsprechend lasse ich das hier mal so stehen oder liegen, hören, keine Ahnung. Gesprochen. Ja. Dann kommen wir nochmal zu sonstigen Informationen. Wie immer hat Marcel den Mordfall im Mechanismentempel weitergespielt. Da gibt es die 4. Ausgabe jetzt zu sehen. Habe ich mir nicht angesehen, aber Marcel wird das jetzt sicherlich aufgenommen und ja, willst du noch kurz was zu sagen oder? Ja, ich kann ja sagen, wie es weitergeht. Also jetzt kommt ja demnächst der 5. Part, der ist schon fertig übersetzt. Ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast hier rauskommt. Also in den nächsten Tagen mache ich auf jeden Fall die Aufnahme, denn und der sollte dann auch bald rauskommen, der 5. Part. Der wird sehr interessant, kann Okay, ich schon mal dann sagen. ja, da könnt ihr euch ja schon freuen und sonst auch nochmal die anderen 4 Teile angucken. Werdet ihr auf jeden Fall im Newsblog, detektivconnen-news.com, was drüber lesen oder könnt euch die Videos dort auch anschauen. Und sonst auch bei Marcells YouTube-Account, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das Tolio. Ja, okay, das Tolio. Könnt ihr euch die Episoden zum Mordfallmechanismus Tempel, ein Conan-Spiel vom Nintendo Game Boy, meine ich? Color, genau. Game Boy Color. Könnt ihr euch mal anschauen, wie Marcel das dann dort als Let's Play durchspielt. Ja, zudem sind bei uns zwei neue Conan-Cast-Themen-Podcasts erschienen. Zum einen der 49. Band 73 ist nicht genug. Da könnt ihr nochmal ein paar Hintergrundinformationen zu Band 73 euch anhören. Oder auch die Vorschau auf die kommenden Bände, was ich ja in diesem Podcast anfangs auch schon angerissen hatte. Oder auch Band Conan-Cast 50, wie in guten alten Zeiten, wo wir zu siebt einmal auf die bisherige Zeit des Conan-Cast zurückblicken. Alle 50 Ausgaben, beziehungsweise alle 73 Ausgaben, die es bisher schon gibt. Das ist ja jetzt hier schon die 74. eigentlich. Die Conan-Bände. Ja, genau. Und da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Es wird in Zukunft auf jeden Fall noch einige interessante Podcasts geben. Auf jeden Fall einen zum 15. Kinofilm, also 15. Film hier in Deutschland, der ja auf DVD und Blu-ray erschien, wie wir anfangs des Podcasts ja sagten. Mal schauen, wann wir das denn hinbekommen. Da ich jetzt die kommenden beiden Wochen weg bin, beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, bin ich schon weg. Und dementsprechend muss ich mal sehen, wie wir das dann hinbekommen mit dem Audiokommentar dazu. Es wird wieder ein Audiokommentar folgen. Und eventuell noch ein gesonderter Podcast, müssen wir mal sehen, wie sich das anbietet. Ich werde mal gucken, wie wir das hinbekommen. Auf jeden Fall werdet ihr noch von uns hören. Muhahaha. Ja. Gut. Ich würde sagen, das war's dann auch schon für heute. War ja eine etwas kürzere Ausgabe. Gab ein paar. Ja, ist ja nicht so viel passiert an sich. Film war jetzt das große Spektakel. Ja, genau. Gab ja ein paar technische Schwierigkeiten hier während des Podcasts. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Sonst entschuldige ich mich hier nochmal dafür. Ist manchmal ein bisschen kompliziert, die Ausgaben aufzunehmen. Da kann es auch mal zu technischen Störungen kommen. Das bitten wir zu entschuldigen. ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Muss auch mal wieder sein. Wir haben ja ziemlich viele Hörer hier auch, die immer Kommentare fleißig schreiben. Da möchte ich mich recht herzlich bedanken. Auch einige, die hier immer fleißig bei iTunes, wo wir auch zu abonnieren sind, Bewertungen abgeben und uns dort auch einige Hinweise geben. Ich muss auch mal sagen, wenn ihr uns dort irgendwelche Fragen stellt, wir können die leider nicht beantworten, da das bei iTunes nicht geht. Ihr müsst uns dann schon eine E-Mail schreiben. Oder E-Mail ist ja altmodisch. Ihr könnt es gerne bei Twitter antweeten. Conan News heißen wir dort. Bei Facebook sind wir als Conan News zu finden, um hier schon mal meinen Abspann anzureißen. Alternativ, jetzt kommen wieder die ganzen Verweise. Wenn ihr alt seid und noch E-Mails benutzt, ps@detektivconan-wiki.com, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Da beantworte ich gern eure Anfragen, auch bezüglich des Wikis, des Forums und der Newsblog-Seite oder generell bei Detektiv Conan. Ich beantworte gern alles. Oder im Forum könnt ihr mir eine persönliche Nachricht schreiben. Da wird auch alles nochmal beantworte von mir, wenn ihr Fragen habt. Bitte nicht in die iTunes-Kommentare, wie gesagt, da können wir es nicht so gut beantworten. Ich könnte das höchstens hier im Podcast machen, aber das ist dann auch ziemlich komplex. Ja, und meist auch nicht so persönlich. Gut, ich würde sagen, das war's dann auch. Die Verweise habt ihr gerade eben schon gehört. Ansonsten, ja, hören wir uns dann wahrscheinlich die kommenden Tage nochmal. Und ich würde sagen, dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Dankeschön nochmal und auf Wiederhören. Clemens, bist du noch da? Verzeihung, ich hatte vergessen, ich habe auf stumm geschaltet und es vergessen. Gut, beenden wir mal die Aufnahme. So, ich drücke jetzt auf Stopp, ne?